Auf einigen Burgen werden die Führungen an passenden Stellen mit Redewendungen aufgelockert. Denn Formulierungen wie »etwas im Schilde führen« oder »mit offenem Visier kämpfen« kann man sehr gut angesichts von Ritterrüstungen erläutern. Es ist dann für die Burgbesucher immer wieder verblüffend zu erfahren, dass viele unserer Redensarten bereits ihre Wurzeln vor Hunderten von Jahren haben. Viele Menschen benutzen solche Redewendungen nämlich selbstverständlich, ohne zu wissen, wann sie entstanden oder auf welche historischen Tatsachen sie zurückzuführen sind. Eine Burg ist deshalb ein guter Ort, anhand von Gegenständen oder Tätigkeiten, Räumlichkeiten oder Bauwerken zu erläutern, woher Redewendungen wie »auf großem Fuße leben« oder »in die Bresche springen« stammen. Während die älteren Besucher meist aufmerksam den Erklärungen lauschen und amüsiert die Bedeutung von Redewendungen zur Kenntnis nehmen, die sie zwar benutzen, deren Ursprung sie aber in der Regel nicht kennen, lässt sich besonders bei Schulklassen ein auffälliges Maß an Unverständnis feststellen, wenn Redewendungen wie »Luftschlösser bauen« oder »über den grünen Klee loben« zur Sprache kommen. Bei den Älteren sind solche Begriffe noch in aller Munde, aber jüngeren Jahrgängen muss man neuerdings erklären, was man meint, wenn man von einem Zeitgenossen behauptet, er habe wie gegen Windmühlen gekämpft oder er sei auf den Hund gekommen. Solche Redensarten sind bei vielen mittlerweile sogar aus dem passiven Wortschatz verschwunden. Dieses Hörbuch will kein Hokuspokus machen, sondern so einiges aufdecken und die Hörerin oder den Hörer nicht im Stich lassen. Es fasst in genau 7 Kapiteln gut 50 Redewendungen zusammen, die meist auf das Mittelalter oder die frühe Neuzeit zurückgehen und auch heute noch populär sind. Diese Kapitel beschäftigen sich mit unterschiedlichen Bereichen des damaligen Lebens. Unter Ritterliches werden Redewendungen vorgestellt, die aus dem Bereich der Wehrhaftigkeit, des Militärischen und anderen dem Ritter zugeordneten Aspekten kommen. Gerichtliches stellt Redensarten vor, die aus juristischen Zusammenhängen wie Urteil oder Strafe entstanden sind. Im Abschnitt Historisches werden Redewendungen behandelt, die auf konkrete Ereignisse oder Personen der Geschichte Bezug nehmen. In Kirchliches findet sich alles, was mit Religion, Aberglaube und Jenseitigem zu tun hat. In Gewerbliches kommen Redewendungen aus historischen Berufen zur Sprache, denn die Fachsprachen der Handwerker haben viele Spuren hinterlassen. Öffentliches nennt Redensarten, die allgemeingebräuchliche Tatsachen und Handlungen betreffen, während Häusliches schließlich die privaten, intimen Dinge als Quellen für Redewendungen untersucht. Wohlgemerkt, dieses Hörbuch hat nicht den Anspruch, ein wissenschaftliches Werk zu sein. Die Fakten sind zwar sorgfältig recherchiert, differenziertere Erklärungen, Ersterwähnungen und Nachweise von historischen Quellen seien aber der Fachliteratur vorbehalten. Dem speziell Interessierten sei insbesondere Röhrichs immer noch grundlegendes Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten empfohlen. Hier nun sollen vielmehr auf unterhaltsame Weise interessante Informationen über die in unserer Sprache so verbreiteten Floskeln und Redewendungen geboten werden und dadurch vielleicht auch dazu beigetragen werden, dass einige bedrohte Redensarten vor dem Aussterben bewahrt werden. Nun denn, brechen wir eine Lanze für die Sprichwörter und legen los. Kapitel 1 Ritterliches. In die Bresche springen, in der Not beistehen. Wie erobert man eine Burg? Man macht ein Loch in die Mauer. Einfacher gesagt als getan, aber das Ergebnis einer solchen Gewaltanwendung nennt man Bresche. Wie so viele Wörter der Militärsprache aus dem Französischen, Bresch gleich Öffnung, Spalt. Aus Sicht der Verteidiger ist nun höchste Gefahr angesagt, denn die unliebsamen Besucher neigen dazu, hereinzudrängen und in der Burg Feuer zu machen, und zwar überall. Die Burgbesatzung, die einen Versicherungsfall ohne Versicherung vermeiden will, muss sofort etwas unternehmen. Bevor man daran geht, die Öffnung wieder mit Baumaterial zu schließen, muss jemand die unerwünschten Gäste aufhalten, bevor sie die Burg betreten und Schaden anrichten. Wenn die Öffnung zu Beginn noch relativ schmal ist, ist das Mittel der ersten Wahl, dass ein Ritter in die Bresche springt, der den Engpass wie ein wehrhafter eiserner Korken unpassierbar macht. Luftschlösser bauen. Unrealistische Pläne machen. Auch andere Länder kennen Luftschlösser. In England heißen sie Castles in the Air, in Holland Luftkastelen. Im Mittelhochdeutschen, der Sprache der Ritter, gibt es schon den Begriff Schloss, gleichbedeutend mit Burg. Womit wir bei der oft gestellten Frage wären, was der Unterschied zwischen Burg und Schloss ist. Eine Burg war ein militärischer Zweckbau, der befestigte Wehrbau eines Adligen. Nach der Einführung der Feuerwaffen spalteten sich diese Funktionen auf. Einerseits wehrhaft, andererseits wohnlich. Ab dann bezeichnete Schloss den luxuriösen Fürstensitz, während Festung den militärisch wehrhaften Teil übernahm. Im 16. Jahrhundert sprach man bei Fantastereien von einem Schloss in der Luft, was 100 Jahre später zu der heutigen Redensart führte. Kein Wunder, dass dafür ein filigranes, verziertes Schloss viel eher geeignet war als eine wuchtige, steinerne Burg. Hand und Fuß haben. Vollständig in Ordnung sein. Diese Redensart geht auf eine altdeutsche Rechtsformel zurück, in der allerdings nur die rechte Hand und der linke Fuß gemeint waren. Warum? Ein Ritter, also ein wehrhafter Mann, war nach damaligem Verständnis nur kriegstüchtig, wenn er noch die rechte Hand und den linken Fuß besaß. Mit der rechten Hand führte er das Schwert und der Fuß, mit dem er in den Steigbügel trat, um sein Pferd zu besteigen, war der linke. Es war eine äußerst schwere, aber oft verhängte Strafe, wenn ein Missetäter dazu verurteilt wurde, eines der beiden oder gar beides abgeschlagen zu bekommen, denn es wurden ihm auf diese Weise nicht nur Hand und Fuß, sondern auch seine Mannhaftigkeit genommen. Linkshänder taten übrigens gut daran, diese Andersartigkeit zu verschweigen, denn Minderheiten waren gerade im Mittelalter suspekt und konnten leicht auf dem Scheiterhaufen landen. Nach einer Devise leben, ein Lebensmotto haben. Im Gegensatz zu den Devisen, den ausländischen Zahlungsmitteln, die naturgemäß immer im Plural vorkommen, gibt es die hier gemeinte Devise nur im Singular, denn ein Mensch, der eine Devise hat, folgt einem Lebensziel. Amor vincit omnia, Liebe besiegt alles, war zum Beispiel die Devise hochmittelalterlicher Ritter. Heraldiker nennen die Devise auch Panier, wenn sie in einem Spruchband unter dem Wappenschild steht. Auch heute noch haben viele Staaten einen Wahlspruch. Vor allem bei Staaten, die eine nicht einheitliche Bevölkerung haben, beschwört dieser bezeichnenderweise oft Einigkeit. In der Einigkeit liegt die Kraft, ist der Wahlspruch von Belgien. Und die Devise der Europäischen Union formuliert es andersherum, meint aber dasselbe. In Varietate Concordia, in Vielfalt Einigkeit. Heute kommt das Panier noch bei studentischen Verbindungen vor, die ihren Namen mit dem Zusatz Seis Panier versehen. Und beim sogenannten Hasenpanier, aber das ist ein anderes Thema. Im Stich lassen, in einem kritischen Augenblick verlassen. In einer Schlacht war der Ritter nicht allein. Er wurde begleitet von Kriegsknechten und vor allem von seinem Knappen, der ihn zu unterstützen und in jeder Beziehung für ihn zu sorgen hatte. Er hielt sich im Gefecht hinter seinem Herrn, um ihm Hilfe zu leisten, wenn dieser verwundet wurde, und hielt ein Ersatzpferd und eine zweite Lanze in Bereitschaft, wenn seinem Herrn die Erstausstattung abhanden kam. Wenn dieser Helfer, auf den sich der Ritter unbedingt verlassen können musste, unfähig war oder gar feige seinen Herrn im Kampf verließ, überließ er diesen dem mit der Lanze zustechenden Gegner. Er ließ ihn im Stich. Kein Wunder, dass dieses Stichwort auch in vielen weiteren Redewendungen eine Rolle spielt. Wenn Argumente stichhaltig sind, halten sie der Diskussion stand, ähnlich wie ein Harnisch dem Stich einer Waffe. Der Ausdruck »jemanden ausstechen« hat seinen Ursprung ebenfalls im Zweikampf, in dem einer den anderen aus dem Sattel stach, also besiegte. Und bei gleichwertigen Gegnern muss die letzte Entscheidung auch heute noch in einem Stechen gefunden werden. Lunte riechen, einen Hinterhalt ahnen. Diese Redensart kann erst in der Zeit entstanden sein, als Feuerwaffen im Einsatz waren. Vorderladerkanonen wurden gezündet, indem man eine glimmende Lunte von außen an das mit Schwarzpulver gefüllte Zündloch heranführte. Diese Lunte bestand aus Hanfschnüren, die mit Salpeter und Bleizucker getränkt waren. Man kann sich vorstellen, dass das Glimmen solcher Lunten nicht ohne beißende Qualmentwicklung vor sich ging. Die Redewendung nimmt darauf Bezug, denn der Gestank verriet den Feinden einen bevorstehenden Beschuss oder den Standort eines verborgenen Geschützes, dessen Mannschaft die Lunte glimmen ließ. Bei der Luntenzündung verzischte manchmal nur das Schwarzpulver im Zündloch, während der eigentliche Schuss nicht losging und die Kugel im Lauf blieb. Man hatte es also abblitzen lassen. Im Krieg ein Missgeschick, das das Leben kosten konnte, heute als Begriff bei gescheiterten Annäherungsversuchen in Verwendung. Auf großem Fuße leben, luxuriös leben, viel Geld ausgeben. Die Redensart hat ihren Ursprung im 12. Jahrhundert. Ein Graf von Anjou hatte sich nämlich Schuhe mit besonders langer Spitze machen lassen, weil er an einem Fuß eine Geschwulst hatte und normales Schuhwerk nicht tragen konnte. Weil er im Rufe stand, ein Vorbild für Eleganz zu sein, eiferten ihm seine Zeitgenossen nach und ließen sich ebenfalls lange Schuhe machen. Schließlich waren folgende Längenmaße für Schuhe üblich, ausgehend von der Maßeinheit ein Fuß des normalen Bürgers. Ritter 1,5 Fuß, Baron 2 Fuß, Fürst 2,5 Fuß. Die Mode treibt ja auch heute noch seltsame Blüten, man denke nur an die Plateausohlen der 70er Jahre. Insofern sollten sich Menschen des 21. Jahrhunderts nicht darüber lustig machen, dass im 12. die Länge der Schuhe auf das Ansehen des Trägers schließen ließ. Erst nach 1500 wurde diese Mode unter Kaiser Karl V. abgeschafft. Dass zu einigen Ritterrüstungen lange spitze Schuhe gehören, hat seinen Grund darin, dass man mit einem spitzen Schuh den Steigbügel besser treffen konnte. Als Prügelknabe herhalten. Für jemand anderen bestraft werden. Es wäre ein interessantes psychologisches Experiment, wie heute Kinder reagieren würden, wenn anderen an ihrer Stelle Schmerzen zugefügt würden. Abwegiger Gedanke? Keineswegs. Als König Konrad IV. Von Hohenstaufen, 1228 bis 1254, noch ein Junge war, soll einer seiner Kameraden für die Verfehlungen Konrads bestraft worden sein. In Frankreich bekam ein junger Husar für Delikte des jungen Ludwig des 15. die Hiebe. Auch im England des 17. Jahrhunderts durfte an Adligen die Prügelstrafe nicht vollzogen werden. Stattdessen musste ein Gleichaltriger vor den Augen des Missetäters die Schläge über sich ergehen lassen. Man nannte ihn Whipping Boy, Peitschenjunge. 1643 wurde ein gewisser William Murray, Prügelknabe für König Charles I., von diesem sogar zum Earl erhoben. Wohl als Wiedergutmachung. Über Konrad den Hohenstaufen wird übrigens gesagt, dass er sich fürderhin große Mühe gegeben habe, nicht straffällig zu werden, weil er es nicht habe ertragen können, dass ein Unschuldiger an seiner Statt geschlagen wurde. Wie heutige Halbwüchsige wohl reagieren würden? Auf den Hund kommen, wirtschaftlich ruiniert werden. Für diese Redewendung gibt es mehrere einleuchtende Erklärungen. Zum Beispiel wurde im Mittelalter das Geld zu Hause in einer Holztruhe aufbewahrt. Abergläubisch wie die Menschen nun mal waren, malten oder ritzten sie in den Boden der Truhe das Bild eines Hundes, der symbolisch den Schatz bewachen sollte. Holte man die letzten Taler heraus, wurde der Hund sichtbar. Dann war man auf den Hund gekommen. Man war pleite. Eine andere Erklärung geht darauf zurück, dass Bauern Ochsen als Zugtiere und Esel zum Tragen einsetzten. Wenn man sich weder Ochs noch Esel leisten konnte, musste man einen Hund zum Ziehen einsetzen. Man war auf den Hund gekommen. Eine dritte Erklärung ist etwas merkwürdig. Einem wegen Landfriedensbruch verurteilten Adligen blieb nämlich das Hängen erspart. Um zu zeigen, dass er eigentlich wie ein Hund aufgehängt gehörte, musste er stattdessen einen toten Hund durch die Straßen tragen. Es zu bunt treiben. Etwas übertreiben. Dem mittelalterlichen Menschen war es untersagt, etwas anderes als graue, braune oder blaue Kleidung zu tragen. Dazu muss man wissen, dass das mittelhochdeutsche Wort bunt abgeleitet wird von dem in der Klosterkultur gebräuchlichen Begriff punctus, womit schwarze Stickerei auf weißem Grund gemeint war. Buntes war also ursprünglich nur schwarz-weiß, im Gegensatz zu einfarbig. So wurde gestreifter oder gefleckter Pelz Buntwerk genannt, also zum Beispiel das nur von Fürsten getragene Futter aus weißen Hermelinfellen, verziert mit schwarzen Schwanzspitzen. Man sagte kunterbunt, wenn man mehrere Farben gleichzeitig meinte, und erst im 14. Jahrhundert änderte sich die Bedeutung des Wortes bunt zu vielfarbig. Zurück zur Kleidervorschrift. Im Jahr 1337 sprach sich die Kölner Synode gegen gescheckte, übertrieben bunte Kleidung aus. Wenn man es also zu bunt trieb, verhielt man sich nicht standesgemäß, ungebührlich. Die Werbetrommel rühren, für etwas Reklame machen. Werbung bedeutete früher zwar etwas ganz anderes, hatte aber doch gewisse Parallelen zur heutigen Reklame. Einerseits nannte man es Werbung, wenn ein Mann um die Hand einer Frau anhielt. Andererseits war das Einwerben von Soldaten für Landesherren, die vor militärischen Auseinandersetzungen standen, notwendig, denn eine allgemeine Wehrpflicht gab es nicht. So zog also ein Werber durch die Dörfer, wobei er die Werbtrommel stark gerühret und überredete junge Burschen mit Versprechungen von Ruhm und natürlich Geld zum Dienst an der Waffe. Geschlagen wurde die Trommel also nicht, denn dumpfer Trommelschlag hätte abschreckend geklungen. Sie wurde vielmehr gerührt, denn mit einem Trommelwirbel klingt ein Marschrhythmus gleich viel sympathischer. Das Gemeinsame von damaliger und heutiger Werbung ist, dass das, was schließlich bei einer Sache herauskommt, sich oft deutlich von den Versprechungen vorher unterscheidet. Kapitel 2 – Gerichtliches. Etwas auf dem Kerbholz haben. Etwas Unrechtes getan haben. Zu Zeiten, als noch viele Menschen nicht lesen und schreiben konnten und es deshalb noch keine Verträge und Quittungen gab, war das Kerbholz das wichtigste Hilfsmittel für das Aufzeichnen von Lieferungen und Arbeitsleistungen. Das Kerbholz war eigentlich gar kein einzelnes Holz. Entweder bestand es aus zwei aufeinanderpassenden Hölzern, also zwei Holzlatten, von denen sich eine im Besitz des Schuldners und das Gegenstück in der Obhut des Gläubigers befanden. Erhielt zum Beispiel ein Käufer einen Kredit, so wurden auf den nebeneinander gelegten Hölzern durchgehende Kerben eingeschnitten, geritzt oder gebrannt. Oder das Kerbholz wurde erst nach dem Einkerben gespalten und jeder Partner erhielt einen der beiden Teile. Nach Bezahlung der Schuld wurde auf beiden Hölzern mit einem Messerschnitt abgekerbt. So war das Holz mit den Kerben unter anderem geeignet, Schulden und korrespondierend Außenstände festzuhalten, wobei es natürlich für je zwei Geschäftspartner ein eigenes Kerbholz gab. Da meist Schulden auf dem Kerbholz gestanden haben werden, hat das zum negativen Unterton dieser Redensart geführt. Einen Vorwurf machen. Anklagen. Dieser Ausdruck hört sich eigentlich gar nicht nach einer mittelalterlichen Redewendung an. Gar nicht so, als ob er seine Wurzeln weit in der Vergangenheit hätte. Aber wenn man darauf achtet, dass im Substantiv Vorwurf das Verb werfen enthalten ist, fragt man sich, wer hier wem etwas vorwirft. Damit sind wir wieder bei den mittelalterlichen Rechtsbräuchen, in diesem Fall aus der Constitutio Criminalis Carolina von Karl V., dem ersten einheitlichen deutschen Strafgesetzbuch von 1532. Es war nämlich zum Abschluss eines Verfahrens, das mit einem Todesurteil endete, üblich, dass der Richter über dem Verurteilten seinen Gerichtsstab zerbrach, was ausdrücken sollte, dass keine Berufung mehr möglich war. Die Redewendung »über jemanden den Stab brechen« mit der Bedeutung »jemanden verurteilen« kommt daher. Dann machte der Richter den besagten Vorwurf. Den zerbrochenen Stab warf er nämlich dem Verurteilten vor die Füße mit den Worten »Nun helft dir Gott, ich kann dir nicht mehr helfen.« Die Hand ins Feuer legen. bürgen, gerade stehen. Dieses mittelalterliche Gottesurteil war sicher eines der schmerzhaftesten, denn der Angeklagte musste bei der Feuerprobe eine Zeit lang die Hand ins Feuer halten. Die Richter beurteilten dann nicht, ob er Schmerzen erlitten hatte oder nicht. Als unschuldig galt vielmehr, wer sich entweder gar nicht verbrannte, was sicher höchst selten vorkam, oder wessen Wunden in kürzester Frist wieder verheilt waren. Von einem ähnlichen Gottesurteil ist die Redewendung »ein heißes Eisen anfassen« erhalten geblieben. In der sogenannten Eisenprobe musste der Beschuldigte ein glühendes Metallstück tragen. Übrigens konnte auch ein anderer Bürger, der von der Unschuld des Angeklagten überzeugt war, stellvertretend diese Proben auf sich nehmen. Es ist nicht bekannt, ob sich dazu jemals jemand bereitgefunden hat. Kein Wunder, dass wir heute noch sagen, da möchte man sich lieber nicht die Finger verbrennen. Jemanden überführen, die Schuld beweisen. Im Mittelalter waren die Möglichkeiten der Kriminalistik begrenzt. Man kannte weder Fingerabdrücke noch DNA-Nachweise. Um der Gerechtigkeit bei ungeklärten Mordfällen zum Sieg zu verhelfen, versuchte man mit Hilfe von Gottesurteilen den Mörder zu überführen. Die sogenannte Barprobe war eine dieser Methoden. Sie wird sogar im Nibelungenlied erwähnt. Der Verdächtige wurde zu dem auf der Totenbahre liegenden Mordopfer hinübergeführt. Er musste seine Hand auf die tödliche Wunde legen und seine Unschuld beschwören. Wenn dann die Wunde wieder anfing zu bluten, galt der Verdächtige als schuldig, andernfalls nicht. An manchen Orten wurde diese Probe noch bis ins 17. Jahrhundert praktiziert, bis sie, wohl im Zuge der Aufklärung, endgültig als juristisches Beweismittel ausgedient hatte. Dass heute diese doch äußerst fragwürdige Beweisführung die Vokabel für kriminalistische Ermittlungsarbeit liefert, dürfte alle Krimi-Fans gruseln lassen. Die Daumenschrauben anlegen. Starken Druck ausüben. Zu etwas zwingen. Im Mittelalter konnte eine Verurteilung nur aufgrund zweier Augenzeugenaussagen oder eines Geständnisses erfolgen. Im Kampf mit den Ketzern erlaubte Papst Innozenz 1252 erstmals das Mittel der Folter, um Geständnisse zu erzwingen. Die Tortur konnte auch später nicht von sadistischen Folterknechten willkürlich eingesetzt werden, sondern war fester Teil des juristischen Verfahrens. Sie lief in mehreren Stufen ab, wobei erst das Beschreiben, dann das Zeigen der Instrumente und zuerst leichtere Anwendungen wie die Daumenschraube aufeinander folgten. Dabei wurden die Daumen des Opfers in einer Art Schraubstock gequetscht, bevor bei renitenten Delinquenten drakonischere Torturen angewendet wurden. Auch der Ausdruck »in die Zange nehmen« entstammt der Folterkammer, denn hier wurde auch mit glühenden Kohlen oder Zangen gequält. Bis in die Neuzeit hinein war es üblich, durch das Quetschen von Fingern eine Aussage wortwörtlich zu erpressen. Erst die Aufklärung machte diesen Verhörmethoden, jedenfalls in zivilisierten Staaten, ein Ende. Auf die Folter spannen, quälend lange warten lassen. Das Wort spannen deutet darauf hin, dass hier die Streckbank gemeint ist. Dieses in der allgemeinen Vorstellung typischste Gerät der Folterkammer war Teil der peinlichen Befragung, deren Name von Poena, Strafe, abgeleitet ist. Dieses Verfahren wurde 1532 unter Karl V. in der Halsgerichtsordnung oder Constitutio Criminalis Carolina festgelegt, dem ersten deutschen allgemeinen Strafgesetzbuch. Berühmt wurde sie nachmittelalterlich im Zuge der Inquisition und Hexenverfolgung. Das Folteropfer auf der Streckbank wurde mittels einer Kurbelwelle in die Länge gezogen, wobei erst die Bänder gezerrt und dann die Knochen aus den Gelenken gerissen wurden. Die damit verbundenen Schmerzen waren unerträglich und unsere heutige Redewendung verharmlost die Sache. Da ein solches Foltergerät nicht automatisch arbeitete, sollte man bedenken, dass es immer Menschen gab, die zu einer solchen brutalen Arbeit bereit waren. Erst 1740 wurde die Streckfolter in Preußen abgeschafft. Und ab dann kamen die im übertragenen Sinn gebrauchte Redewendung und der Ausdruck »gespannt sein« in Gebrauch. An den Pranger stellen, öffentlich anprangern. Beschuldigen, anklagen, bloßstellen. Der Pranger ist ein mittelalterlicher Schandpfahl. Hier wurden Gesetzesbrecher öffentlich angekettet und dem Spott des Volkes preisgegeben. Eine solche Ehrstrafe sollte nicht unterschätzt werden, denn der Verlust der Ehre wurde damals sehr viel ernster genommen als heute und machte die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft unmöglich. Hierher gehört auch der Ausdruck »etwas anhängen« im Sinne von »üble Nachrede führen«. Im Mittelalter wurde Übeltätern am Pranger ein Schandgegenstand, meist ein zum Vergehen passendes Objekt oder ein Schild angehängt, auf dem der Grund für die Strafe zu lesen war. Erstaunlicherweise ist die Prangerstrafe in Deutschland erst Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden. In anderen Ländern wie China ist das Zurschaustellen von Verurteilten noch heute üblich. Man darf sich allerdings fragen, ob das in unseren Medien immer mal wieder praktizierte Anprangern tatsächlicher oder vermeintlicher Übeltäter so viel menschlicher ist. Nicht ungeschoren davon kommen lassen. Einen Beteiligten nicht schonen. Möglicherweise kommt diese Redensart vom Nächstliegenden, vom Scheren der Schafe, bei dem der Schäfer keinen seiner Wolleträger ungeschoren davonkommen lässt. Warum auch? Aber weil es eine ganze Reihe von Redewendungen gibt, die sich mit dem Scheren oder Abschneiden beschäftigen, könnte noch eine andere Erklärung in Frage kommen, die uns wieder zu den Ehrstrafen führt. Es war nämlich im Mittelalter eine Schande, wenn einem Mann seine Manneszier, gemeint ist der Bart oder das damals lang getragene Haupthaar, geschoren wurde. Das Scheren gehörte dazu, wenn man zum Pranger verurteilt wurde. Auch Frauen wurden die Haare abgeschnitten. Die heutige Redewendung »jemandem die Ehre abschneiden« mit der Bedeutung »jemanden verleumden« in Verruf bringen, kommt daher, dass Verleumdern das lange Gewand gekürzt wurde. Und selbst der Schabernack hat seine Wurzeln im schändlichen Rasieren des Nackens, das mit einem Schabemesser praktiziert wurde. Etwas aufdecken. Eine Tat aufklären. Ähnlich wie vorwerfen ist aufdecken scheinbar ein neutrales Verb ohne geschichtlichen Hintergrund. Aber auch dieser Ausdruck, der in jedem Krimi vorkommt, hat seinen Ursprung im Mittelalter. Dazu muss man zunächst wissen, dass damals viele Häuser mit Stroh gedeckt waren. Ein solches Dach kurzerhand zu entfernen, war nicht besonders schwer. Und genau das war ein alter sogenannter Rügebrauch, bei dem Männer auf das Dach eines Übeltäters stiegen und es abdeckten. Auch wenn jemand einen Verbrecher beherbergte und sich weigerte, ihn auszuliefern, wurde ihm das Dach abgedeckt. Dann konnte der Spitzbube verhaftet werden, weil ihn kein Dach über dem Kopf mehr schützte. Später entwickelte sich das Dachabdecken, von dem auch die Redewendung »jemandem aufs Dach steigen« im Sinne von »sich heftig beschweren« kommt, zu einer Ehrstrafe, bei Schulden und sittenwidrigem Verhalten. Die Redensart wird seit dem 16. Jahrhundert im übertragenen Sinne verwendet, der Brauch aber war bis ins 17. Jahrhundert verbreitet. Kapitel 3 – Historisches. Nach Canossa gehen. Eine Demütigung hinnehmen müssen. Diese Redensart nimmt Bezug auf den Investiturstreit, in dem es darum ging, ob der Papst oder der König Bischöfe einsetzen durfte. König Heinrich IV. Forderte öffentlich die Absetzung von Papst Gregor VII., woraufhin dieser den Kirchenbann aussprach, der Heinrichs spätere Aufnahme in den Himmel verhinderte und den Verlust der Königswürde zur Folge hatte. Heinrich musste versuchen, seine Seele und seine Macht dadurch zu retten, dass er den Papst um Verzeihung bat. Heinrich reiste also 1077 zur Burg Canossa, westlich von Bologna, wo sich Gregor aufhielt. Der Papst ließ den König angeblich 3 Tage lang in Eis und Schnee vor der Burg Buße tun. Schließlich hob Gregor den Bann auf. Dafür erkannte Heinrich die Autorität des Papstes an. Die mittlerweile selten gehörte Redensart, jemanden in Acht und Bann tun, umfasst als verstärkende Doppelformel die weltliche Acht und die geistliche Bann-Version der Verurteilung. Gegen Windmühlen kämpfen, gegen eingebildete Gegner kämpfen. Auch die ältere Literatur hat in heutigen Redewendungen ihre Spuren hinterlassen. Don Quixote de la Mancha, der Ritter von der traurigen Gestalt, ist eine nicht nur in seinem Heimatland sehr beliebte Romanfigur. Sein Erfinder Miguel de Cervantes wollte mit seiner Geschichte nicht nur die zu seiner Zeit, dem frühen 17. Jahrhundert, äußerst beliebten Ritterromane parodieren, sondern auch mit warnender Ironie den Lesern vor Augen führen, wie das Verschlingen solcher Lektüre beim Leser bedenkliche Schäden im Kopf hinterlassen kann. Cervantes lässt seinen Helden unter anderem zu einem bis heute legendären Zweikampf antreten. Der Don glaubt nämlich, in den für spanische Hochebenen charakteristischen Windmühlen Riesen zu erkennen, deren Bekämpfung er als tapferer Ritter natürlich nicht aus dem Weg gehen darf. Es ist nicht schwer, dieser Redensart auch heute noch eine aktuelle Berechtigung zuzusprechen. Kämpfen wir nicht alle hin und wieder gegen Windmühlen? Nach Adam Riese. Korrekt gerechnet. Zuerst eine Vorbemerkung zum Namen. Der Mann hieß Adam Ries, nicht Riese. Vielleicht glaubte man, er sei wegen seiner Geistesgröße ein Rechenriese. Das Ente ist aber ein grammatisches Relikt aus dem 15. Jahrhundert, in dem der Mathematiker lebte, als auch Namen dekliniert wurden. Damals hieß der Dativ von Ries eben Riese und ist in unserer Redensart bis heute erhalten geblieben. Ries schrieb seine Werke übrigens nicht, wie damals üblich, in lateinischer, sondern in deutscher Sprache. Dadurch erreichte er mehr Leser und trug, ähnlich wie Luther, zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache bei. Adam Ries gilt als der Vater des modernen Rechnens und hat Lehrbücher verfasst, die zum Teil noch im 17. Jahrhundert aufgelegt wurden. Er hat auch entscheidend dazu beigetragen, dass die römischen Zahlzeichen als unpraktisch erkannt und durch die arabischen Ziffern ersetzt wurden. Sein Ruhm lebt weiter, denn der Ausspruch »Das macht nach Adam Riese« wird heute noch gebraucht, um ein Rechenergebnis zu unterstreichen. Auch wenn ihm scherzhaft manchmal eine Freundin Eva Zwerg angedichtet wird. Über den grünen Klee loben, übertrieben hervorheben. Klee war im Mittelalter Inbegriff der Frische und des Gedeihens. Dichter der mittelhochdeutschen Sprache, zum Beispiel der berühmte Walter von der Vogelweide, benutzen in ihren Liedern Klee als Symbol für Frühling, Liebe und so weiter. Das ist gar nicht so fremd, denn selbst bei uns heutigen, ach so rationalen Menschen des 21. Jahrhunderts, löst ja ein Kleeblatt immer sofort eine Assoziation mit Glück aus. Da Klee aber eigentlich eine recht alltägliche Pflanze ist und auf fast jeder Wiese vorkommt, erschienen Menschen späterer Jahrhunderte diese Lobpreisungen der Minnesänger, deren hehre Motive sie nicht mehr nachvollziehen konnten, reichlich übertrieben. Daraufhin bedienten sie sich des Klee-Vergleichs, wenn sie sich über etwas lustig machen wollten, und ließen diesen Vergleich auch noch zu Ungunsten des armen drei-, manchmal auch vierblättrigen Glückssymbols ausfallen. Schildbürger sein, sich lächerlicher Mittel bedienen, unsinnige Beschlüsse fassen. In jeder Region gibt es Kommunen, die in herzlicher Abneigung gegen eine Nachbargemeinde leben. Das spielte sich früher manchmal sogar auf handgreiflicher Ebene ab, wenn sich die Jugend an der gemeinsamen Grenze traf, um sich ordentlich zu verhauen. Meist bleibt die Verachtung auf scherzhafter Ebene. Am bekanntesten ist sicher die Feindschaft zwischen den Nachbarn Köln und Düsseldorf. Einen Ort gibt es, den früher alle Deutschen vielleicht gaga hielten: Schilder. Die Stadt, zum Glück nur imaginär, musste so ziemlich für jeden Spott herhalten. Ihren Bürgern, den Schildbürgern, wurden wie Till Eulenspiegel irrwitzige Torheiten nachgesagt, gleichnishaft aber auch Fehlverhalten, in dem sich die Unfähigkeit von vielen Bürgerschaften und Magistraten widerspiegelte. Hausen wie die Vandalen, große Unordnung hinterlassen. Die Vandalen waren ein germanisches Volk, das zur Zeit der Völkerwanderung bis nach Spanien und Nordafrika zog. Im Jahre 455 eroberten sie unter ihrem König Geiserich Rom. Die anschließende Plünderung der weströmischen Metropole gilt heute noch, über anderthalb Jahrtausende später, als sprichwörtlich. Diente doch bereits 1794 in Frankreich Vandalismus, also das fanatische Zerstören um seiner selbst willen, als Bezeichnung für die Zerstörungen der Jakobiner. Dabei verhielten sich die Vandalen, wie man heute weiß, für ihre Zeit ganz normal. Sie plünderten die Stadt zwar gründlich, verschonten die Bewohner aber auf Bitten des Papstes, für diese Zeit eher unüblich. Wertgegenstände wurden zwar systematisch geraubt, ebenso wurden zahlreiche Menschen entführt, vor allem Handwerker, die das Vandalenreich dringend brauchte. Aber von Vandalismus, also blinder Zerstörungswut, kann keine Rede sein. Den Stein der Weisen suchen. Etwas unrealistisches Anstreben. Die Kirche hatte im Mittelalter großen Einfluss auf alle Bereiche des Lebens und Forschung lief Gefahr, als Zauberwerk verfolgt zu werden. Kein Wunder, dass es in Unkenntnis naturwissenschaftlicher Fakten Fantasien um einen Stoff gab, der physikalisch Unmögliches vollbringen sollte. Diese Substanz wurde Stein der Weisen genannt, und Alchemisten experimentierten mit uns heute höchst merkwürdig erscheinenden Methoden mit dem Ziel, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Die prunksüchtigen Fürsten des Barock gaben viel Geld dafür aus, eine Substanz zu bekommen, die ihnen noch viel mehr Geld einbringen sollte. Der Suche nach dem Stein der Weisen verdanken wir einige wichtige Entdeckungen, die per Zufall gemacht wurden. So entdeckte 1669 der Apotheker und Alchemist Henning Brandt zufällig Phosphor, als er mit Urin experimentierte. Und 1707 stellte der Alchemist Johann Friedrich Böttger unabsichtlich Porzellan her. Kapitel 4: Kirchliches. Dastehen wie ein Ölgötze. Stumm und dumm herumstehen. Dieser rätselhafte Ausdruck entzieht sich einer einfachen Erklärung, denn was wir heute unter einem Götzen verstehen, nämlich ein heidnisches Götterbild, taugt nicht als Erklärungsansatz. Tatsächlich muss man in der Sprachgeschichte zurückgehen, bis man auf Götze als Verkleinerungsform für Gott stößt. Daraus entwickelte sich die Bezeichnung für Heiligenbilder, vermutlich weil in der Volksfrömmigkeit die Heiligen früher fast wie Halbgötter verehrt wurden. Luther benutzte das Wort denn auch in der Bedeutung falscher Gott, vielleicht weil das Beten zu den Heiligen zur direkten Anbetung pervertierte. Die Vorsilbe Öl erklärt man damit, dass die Figuren der schlafenden Apostel am Ölberg, eine häufig dargestellte Szene der Leidensgeschichte, zur Zeit Luthers spöttisch Ölberggötzen genannt wurden. Abgeleitet von dieser Spottbezeichnung wurde der Begriff dann auch für die Katholiken benutzt, die ja meist in andächtig regungsloser Haltung davor standen oder knieten. Es brennt auf den Nägeln. Es drängt. Es ist höchste Zeit. Diese Redewendung scheint auf den ersten Blick etwas mit dem Gottesurteil Feuerprobe zu tun zu haben, woher der Ausdruck »sich die Finger verbrennen« stammt. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie aus dem klösterlichen Bereich stammt. Das Mönchsleben war und ist immer noch streng reglementiert. Der Tagesablauf wird durch 8 Andachten, die Horen, gegliedert. Eine davon, die Vigil, findet um 2 Uhr nachts statt, mit Gebeten, Psalmen und Wechselgesängen. In den mittelalterlichen Klöstern war die Beleuchtung auch in der Kirche sparsam, es brannten nur wenige Kerzen. Um die Texte der Psalmen lesen zu können, klebten sich die Mönche mit Wachs kleine Kerzenstummel auf die Nägel der das Buch haltenden Daumen. Eine Vigil konnte bis zu 3 Stunden dauern. Dann war die Kerze meist heruntergebrannt. Der Ausdruck Es brennt auf den Nägeln, beschreibt anschaulich die dringende Notwendigkeit, sich nun aber zu beeilen. Trübsalblasen. Deprimiert sein. Früher war es üblich, dass bei Beerdigungen vom Turmwächter eine traurige Musik vom Kirch- oder Stadtturm heruntergeblasen wurde, die der trüben Stimmung der Teilnehmer entsprach und den Bürgern zeigen sollte, dass ein Mitbewohner auf seine letzte Reise ging. Natürlich konnte sich nicht jeder eine solche Begleitung leisten, denn auch früher schon spielte die Musik nur selten für ein Vergelt's Gott. Arme Leute wurden deshalb sang- und klanglos zu Grabe getragen, ohne viele Umstände zu machen. Ihre Verwandten konnten sich kirchliche Feierlichkeiten nicht leisten und mussten auf Orgelspiel, gesungenes Requiem und sogar Glockengeläut verzichten. Selbst Mozart wurde sang- und klanglos begraben und musste mit einem Armengrab Vorlieb nehmen, obwohl er doch noch kurz vor seinem Tod das schönste Requiem geschrieben hatte. Jetzt schlägt's 13. Das ist ja wohl nicht wahr. Eine Uhr steht nie auf der 13. Eine Glocke schlägt nie 13 Mal. Wie kommt es dennoch zu diesem Ausdruck? Die Zahl 12 gilt in der Zahlensymbolik als universell, denn sie ist das Produkt aus der heiligen Zahl 3, der Zahl der Dreifaltigkeit, und der weltlichen 4, der Anzahl der Himmelsrichtungen. Es gibt 12 Apostel, 12 Monate, 12 Tierkreiszeichen, 12 Propheten. Die 13 ist das Dutzend des Teufels. Sie gilt deshalb als gefährlichste Zahl, und wenn sie auftaucht, geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Auch heute noch wird vermieden, dass an einer Tafel 13 Personen Platz nehmen. Und ein ungutes Gefühl an einem Freitag, dem 13., haben selbst Nicht-Abergläubische. Dabei ist das schlechte Image dieses Datums nur dadurch zustande gekommen, dass hier der Tag des Todes Christi mit der Unglückszahl zusammenfällt. Auch die 11 ist übrigens mit Vorsicht zu genießen. Sie steht für die Sünde, weil es nur 10 Gebote gibt. Deshalb spielt sie in der närrischen Zeit eine so große Rolle. Hokuspokus machen. Falsche Tatsachen vorgaukeln. Dieser besonders bei Kindern, die ihren ersten Trick vorführen, beliebte Zauberspruch steht neben Simsalabim fast schon pars pro toto, also für die gesamte Magie. Aber hat er eventuell echte Zauberwurzeln? Da Zauberei früher mit dem Teufel in Verbindung gebracht wurde, wurde lange angenommen, dass es sich um eine lästerliche Abwandlung auf den in jeder katholischen Messe vom Priester gemurmelten lateinischen Wandlungsspruch »Hoc est corpus meum« gehandelt haben könnte. Tatsächlich aber hat sich das Hokuspokus wohl aus der im England des 14. Jahrhunderts gebräuchlichen Zauberformel »Hax pax max« entwickelt, die im Englischen wie »Hox pox mox« klingt. 1632 ist denn auch Hokuspokus schon als spaßige Zauberformel verbreitet. Bereits 1624 erschien in England unter diesem Namen ein Lehrfaden für Taschenspieler. Und Simsalabim? Die muslimische Segensformel »Im Namen Gottes des Allbarmherzigen« »Bismi Allah Rahman Irrahim« wurde als Zauberspruch missverstanden und als Simsalabim wiedergegeben. Die Klappe halten. Still sein. Diese Redewendung wird immer wieder in Kirchenführungen erklärt, wenn das Chorgestühl an der Reihe ist. Dessen Sitzflächen wurden nämlich nach Art moderner Klappstühle schon im Mittelalter mit einem Scharnier versehen, das es ermöglichte, die Sitze nach oben zu klappen, um besser davor stehen zu können. Fantasievolle Fremdenführer haben sich zu der Klappbarkeit der Sitze einfallen lassen, die Redewendung vom Klappe halten, also still zu sein, komme daher, dass die Benutzer verpflichtet gewesen seien, die Sitze festzuhalten, damit deren Klappern nicht die Andacht störte. Leider hält diese einleuchtende These der näheren Untersuchung nicht stand. Tatsächlich ist die Redewendung nicht so alt, sondern hat ihren Ursprung im Berliner Slang, in dem Klappe immer schon den offenen Mund bezeichnet und von Klaffen hergeleitet wird. Kapitel 5: Gewerbliches. Ein Brett vor dem Kopf haben, begriffsstutzig sein. Im Mittelalter wurden als Zugtiere hauptsächlich Ochsen eingesetzt, Rinder, die im Gegensatz zu Stieren und Bullen kastriert waren. Sie waren stark, genügsam und relativ gutmütig. Trotzdem musste man aufpassen, dass die Tiere nicht scheuten, denn dann waren sie aufgrund ihrer Stärke nur schwer unter Kontrolle zu bekommen. Möglicherweise ist das Brett vor dem Kopf eine Art Scheuklappe gewesen, die störrischen Ochsen vor die Augen gehängt wurde, um sie zu beruhigen. Mit dem besagten Brett könnte aber auch das Stirnjoch gemeint sein. Bis zum hohen Mittelalter, als das Kummet erfunden wurde, setzten die Bauern die Kraft der Ochsen hauptsächlich über ein vor die Hörner gelegtes hölzernes Joch um. Die Redewendung »an der Nase herumführen« kommt übrigens auch aus diesem Zusammenhang. Den Ochsen, vor allem aber den unberechenbaren Zuchtstieren, wurde ein Ring durch die Nase gezogen, mit dem sie gelenkt werden konnten, denn jeder Widerstand verursachte heftige Schmerzen. Die Piercing-Mode des Nasenrings hat hiermit aber nichts zu tun, außer man hätte den Verdacht, dass diverse Studios ihre Kunden damit an der Nase herumgeführt haben. Blau machen. Unentschuldigt fehlen. Der einfache Mann durfte im Mittelalter keine auffälligen Farben tragen, sondern ausschließlich Naturfarben, also braun, grau oder blau. Die Farbe zum Tönen des blauen Stoffes gewann man aus Färberweid, einer gelb blühenden Staude, auch deutsche Indigo genannt. In einem zeitraubenden Verfahren, zu dem unter anderem viel Urin benötigt wurde, musste eine Lauge mit einem bestimmten pH-Wert angerührt werden. In den Laugenbottichen verblieben die Tücher, ehe sie zum Trocknen herausgenommen wurden, einen Tag, in dessen Verlauf die blaugrüne Farbe sich entwickelte. Um die erforderliche Menge an Urin zu erhalten, tranken die Färber große Mengen Bier. Da ergab es sich günstig, dass die Stoffe einen Tag in der Brühe liegen mussten, denn an dem Tag nach dem Anrühren der Lauge konnte aus nachvollziehbaren Gründen nicht gearbeitet werden. Es wurde blau gemacht. Der Wirkstoff aus Weid wurde im 17. Jahrhundert durch echten Indigo aus Indien, später durch synthetischen abgelöst. In einer Tretmühle sein. Anstrengend in einem immer gleichen Rhythmus arbeiten. Die Tretmühle ist eine schon in der Antike erfundene mechanische Vorrichtung, um menschliche oder tierische Kraft zum Bewegen von Lasten zu nutzen. Menschen, aber auch Ochsen, Pferde und Hunde hielten ein Tretrad in kreisender Bewegung, das über eine Übersetzung Seile aufrollte oder Wellen drehte. Diese Technik wurde in Brunnen eingesetzt, aber auch im Bergbau zur Stollenentwässerung. Weit verbreitet waren Treträder auf Baustellen. Als Kranantrieb waren sie bis ins 18. Jahrhundert üblich. Die Windenknechte wurden für ihre anstrengende und auch gefährliche Arbeit sehr gut bezahlt, denn vom Funktionieren des Krans hing die gesamte Baumaßnahme zum Beispiel einer Kathedrale ab. In den britischen Kolonien mussten später Sträflinge in Treträdern von Getreidemühlen schuften. Die Arbeit war so unmenschlich hart, dass im Jahr 1850 Sträflinge den Tod am Galgen vorgezogen haben sollen. Etwas ausmerzen. Beseitigen, vernichten, töten. Dieser Ausdruck, den man etwa seit dem 16. Jahrhundert benutzte, steht zwar im Zusammenhang mit Schafen und ihren Lämmern, betraf aber eine eher unangenehme Seite des Schäferberufs. Im Frühling werden die neuen Lämmer geboren, und da die Schafherden meist ständig unterwegs waren, war das Schicksal neugeborener Schäfchen, die zu schwach waren und nicht die nötige Konstitution mitbrachten, dass sie nicht mit der Herde weiterwandern konnten, sondern ausgesondert, das heißt geschlachtet wurden. Auch die Nichteignung zur Wollgewinnung oder Weiterzucht konnte ein Grund sein, vom Schäfer getötet zu werden. Da dies meist im Monat März geschah, bildete sich daraus der Ausdruck Ausmerzen. Die heutige Bedeutung hat die damalige Tätigkeit noch nicht vergessen. Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen, Spinne am Abend erquickend und labend. Es ist schon bei vielen Gelegenheiten erklärt worden, aber dieses Sprichwort wird immer wieder missverstanden. Das offenbart sich dann, wenn eines der achtbeinigen Krabbeltiere auftaucht und prompt jemand, je nach Tageszeit, die passende Hälfte des Sprichworts zitiert. Dabei kommt darin gar keine Spinne vor. Der Volksmund, der sich ja oft zusammenreimt, was ähnlich klingt, hat in der Zeit, als Spinnräder aus der Mode waren, statt des Spinnens die Spinne eingeführt und, weil sie anscheinend Kummer und Sorgen bringt, als Unglücksbotin missverstanden. In Wirklichkeit sagt das Sprichwort etwas über die sozialen Gegebenheiten früherer Zeiten aus. Wer nämlich am Morgen und damit den ganzen Tag über spinnen musste, tat das, um damit etwas zum Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Tagwerk Garn brachte nicht viel ein und verminderte die Sorgen, die Familie zu ernähren, nicht wesentlich. Wer sich dagegen erst abends ans Spinnrad setzen konnte, tat das in der dörflichen Spinnstube, wo Geselligkeit angesagt war. Der Ausdruck »er spinnt« greift aber tatsächlich auf die manchmal chaotisch wirkenden Spinngewebe zurück, um das Chaos mancher Gedanken auszudrücken. Etwas anzetteln, etwas vorbereiten, anstiften. Mit dem Zettel aus Papier hat dieser Ausdruck nichts zu tun. Er kommt nämlich aus dem Vokabular der Weber. Wenn ein neues Gewebe begonnen werden sollte, mussten zuerst die Längsfäden im Webstuhl oder Webrahmen aufgespannt werden. Diese Längsfäden wurden Zettel genannt. Wenn man mit den Vorbereitungen einer Arbeit begann, zettelte man also etwas an. Gerieten die Fäden aber durcheinander, verzettelte man sich. Ursprünglich war die Redewendung sowohl positiv als auch negativ im Gebrauch. Heute versteht man unter Anzetteln die Vorbereitung einer strafbaren Handlung. Nach getaner Arbeit überprüfte der Meister sowohl Strich als auch Faden des vollendeten Gewebes. Und dieser Test nach Strich und Faden war eine wichtige Qualitätskontrolle. Kapitel 6 – Öffentliches. Etwas springen lassen. Etwas ausgeben, spendieren. Die Falschmünzerei war in früheren Zeiten ein verbreitetes Verbrechen. Die Münzen waren noch nicht so perfekt geprägt. Man kannte sich auch bei den vielen im Umlauf befindlichen Währungen nicht so genau aus. Da passierte es leicht, dass man auf ein zwar ähnlich aussehendes, aber vom Material her minderwertiges Geldstück hereinfiel, das statt Silber Blei oder Eisen enthielt. Um beim Zahlen Vorbehalte hinsichtlich der Echtheit, das heißt des Edelmetallgehalts der Münze zu entkräften, ließ so mancher, wenn er zur Kasse gebeten wurde, die Münzen aus der Hand auf den Tisch springen, wo sie, wenn sie echt waren, einen entsprechenden, meist silbrigen Klang von sich gaben. Deshalb spricht man auch davon, in klingender Münze zu bezahlen. Wer jemals den Klang eines Geldstücks aus Blech, wie es zum Beispiel die Mark der DDR war, vernommen hat, kennt den Unterschied. Etwas auf die hohe Kante legen. Geld ansparen. Adlige Burgbewohner hatten im Mittelalter meist ein Kastenbett mit hohen Seitenwänden und einem flachen Dach. Die damaligen Betten hatten so hohe Seitenteile, dass wir heute noch davon sprechen, ins Bett zu steigen. Bei den Bauern wurden später Himmelbetten Mode, die einen Baldachin aus Stoff und Gardinen rundherum hatten. Himmel und Vorhänge sollten, genauso wie die Kastenbetten, verhindern, dass unter der Zimmerdecke krabbelndes Ungeziefer wie Wanzen und Spinnen sich ins Bett fallen ließ. Auch wollte man die Kälte in den ungeheizten Schlafzimmern ungern in die Schlafstatt und gleichzeitig die Wärme hinauslassen. Oben am Baldachin gab es an der Innenseite meist ein umlaufendes schmales Brett, auf dem man Erspartes auf die hohe Kante legen konnte, ein vermeintlich sicherer Aufbewahrungsort. Da dieses Versteck aber sogar Gegenstand einer Redensart geworden ist, darf bezweifelt werden, dass hier die Wertsachen einer Familie besonders geheim und damit sicher aufgehoben waren. Türmen. Fliehen, sich in Sicherheit bringen. Eines der Klischees über Burgen besagt, dass der höchste Turm der Burg, der Bergfried, als letzte Rückzugsmöglichkeit im Falle der Eroberung der Burg diente und den Flüchtlingen wochenlang Zuflucht geboten habe. Dies ist durchaus nicht immer der Fall gewesen, denn viele Bergfriede sind dafür gar nicht geeignet. Sie sind zu eng, haben meist keine Wasserversorgung und oft weder Toiletten noch Kamine. Dass die Eingänge tatsächlich in der Regel sehr hoch lagen, hatte meist symbolische Gründe und sollte die Wehrhaftigkeit ausdrücken, genauso wie die Türme selbst. Aber es gibt auch Türme, in die man sich in eine meist vermeintliche Sicherheit bringen konnte, allerdings meist nur für wenige Tage, bis Hilfe kam. Vielleicht nannte man diesen Rückzug über eine Leiter in den Bergfried Türmen. Wahrscheinlicher aber ist eine andere Erklärung. Neben dem Fliehen in einen Turm wird das Flüchten aus einem Turm der tatsächliche Ausgangspunkt dieser Redewendung gewesen sein. Das Gefängnis der Stadt, der Kerker, war meist in einem der Stadttürme untergebracht. Es war sicher das Ziel eines jeden Häftlings, von hier nach draußen zu türmen. Und das kam sicher wesentlich häufiger und damit sprachprägender vor als der seltene Rückzug in einen Burgturm. Die Kurve kratzen, sich schnell entfernen, verschwinden. Die mittelalterlichen Städte hatten enge Gassen, die eigentlich nur für Fußgänger und für von Eseln gezogene Karren gedacht waren. Als Kutschen aufkamen, hatten diese oft Schwierigkeiten, um die Ecke zu biegen, ohne die Wände der Häuser zu berühren, vor allem, wenn sie ein bestimmtes Tempo überschritten. Dann kratzten die vorstehenden Narben der Wagenräder an den Hausecken oder die Seitenwände der Wagen beschädigten diese. Um das zu verhindern, solche Schäden mussten ja kostspielig repariert werden, ließen sich die Bewohner von Eckhäusern etwas einfallen. Sie ließen große Steinblöcke, die in manchen Gegenden tatsächlich Kratzsteine genannt werden, dicht an der Hausecke so in den Boden ein, dass sie so weit emporragten, dass die Lenker der Pferdewagen gezwungen waren, Abstand zu halten, wenn sie nicht einen Radbruch riskieren wollten. Eine Marotte haben. Eine seltsame Angewohnheit haben. Die Marotte ist etwas aus der Mode gekommen. Abgelöst wurde sie in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts von dem Anglizismus Spleen. Heute spricht man treudeutsch meist von einer Macke, wenn jemand verhaltensauffällig ist. Die Marotte kommt aus dem Französischen und bezeichnete ursprünglich, vom Namen der Mutter Gottes abgeleitet, eine tragbare Heiligenfigur. Später nannte man eine einfache, auf einem Stab angebrachte Puppe beim Puppentheater auch so. Daraus entwickelte sich noch später ein Narrenzepter mit Puppenkopf, wie es im ausgehenden Mittelalter der Hofnarr vor sich hertrug. Bekannt ist bis heute die Darstellung des Jokers im Rommi- oder Canasta-Kartenspiel, der auf einigen Abbildungen eine Marotte mit einer verkleinerten Version seiner selbst in der Hand hält. Gelegentlich sieht man auch im Karneval den Zunftmeister einer Narrenzunft eine solche Marotte tragen, in Mainz auch den Bajatz, die Symbolfigur der dortigen Fastnacht. Kapitel 7 – Häusliches. Da brat mir einer einen Storch. Da bin ich aber sehr erstaunt. Die mittelalterliche Küche war im Vergleich zu heutigen Ernährungsgewohnheiten eher fleischarm. Getreide spielte als Grundnahrungsmittel eine große Rolle und wurde zu Brei, Grütze und Brot verarbeitet. Fleisch lieferte das Schwein, nicht so sehr das Rind. In der Küche damals wurden aber auch Tiere zubereitet, die dem heutigen Gaumen als völlig ungenießbar erschienen wären, zum Beispiel Igel und Siebenschläfer. Neben Hühnern, Gänsen und Enten wurden auch Schwäne, Pfauen, Wachteln, Kraniche, Singvögel, ja überhaupt jede Vogelart, die man fangen konnte, verzehrt. Aber es gab auch Tiere, deren Genuss untersagt war. Nach einer alttestamentlichen Speisevorschrift darf zum Beispiel der Storch, ebenso wie Reiher, Rabe und Schwalbe, nicht gegessen werden. Dieses Verbot nahm man auch im Mittelalter ernst, zumal der Storch ja nach der Legende die kleinen Kinder brachte. Einen Storch zu braten gehörte sich also nicht und würde nur Entrüstung hervorgerufen haben. Den Löffel abgeben. Sterben. Im Mittelalter war es völlig normal, mit den Fingern zu essen. Die für uns heute selbstverständliche Gabel war verpönt, weil der Teufel eine Gabel benutzte. Jahrhundertelang war, neben dem Messer, mit dem Fleisch und Brot geschnitten wurden, das einzige Esswerkzeug der Löffel, den man für Suppe und Brei benötigte. In der mittelalterlichen Hausgemeinschaft erhielt jedes Haushaltsmitglied einen eigenen Holzlöffel, den jeder nach der Mahlzeit abwischte und auf das Löffelbrett steckte. Den eigenen Löffel behielt man meist bis zum Lebensende. Dadurch wurde der Löffel nicht nur ein Symbol für Essen, sondern auch für Leben allgemein. Wer den Löffel abgegeben hatte, war gestorben, da der Löffel zur Nahrungsaufnahme offenbar nicht mehr nötig war. Weil damals nichts weggeworfen wurde, was man noch irgendwie verwenden konnte, wurden Löffel von gestorbenen Familienmitgliedern selbstverständlich an einen Jüngeren weitergegeben. Etwas durch die Blume sagen. Eine Aussage beschönigend umschreiben. Früher kam es häufig vor, dass ein Freier um eine Jungfrau anhielt, die ihn noch nicht kannte. Wenn sie ihn ablehnte, sich aber scheute, dies auszusprechen, konnte sie dem Bewerber beispielsweise einen Strauß bestimmter Blumen überreichen. Da früher viele Blumen wie Vergissmeinnicht oder Männertreu eine symbolische Bedeutung hatten, konnte sie ihm ihre Entscheidung durch die Blume mitteilen. Ein Nein zum Beispiel durch Kornblumen. Wenn sie sich traute, konnte sie es ihm allerdings auch unverblümt ins Gesicht sagen. Eine andere Art der höflichen Abfuhr war das Abspeisen. Dabei erhielt der Freier eine bestimmte Mahlzeit vorgesetzt, je nachdem, ob die Antwort positiv oder negativ war. In Hessen zum Beispiel reichte man bei einem Ja Wurst und Schinken, bei einem Nein Käse. Dann war alles Käse. Manchmal kam es allerdings vor, dass sich der enttäuschte Freier nicht so einfach abspeisen lassen wollte. Schief gewickelt sein, falsch informiert sein. Dieses Wickeln geht auf den mittelalterlichen Umgang mit Kleinkindern zurück und hat nur indirekt mit unsachgemäßer Verpackung zu tun. Auch heute sagt man ja noch, dass ein Baby gewickelt wird. Man meint aber lediglich, dass es eine frische Windel bekommt. Im Mittelalter aber war mit Wickeln tatsächlich das Einwickeln des ganzen Körpers, mit Ausnahme des Kopfes gemeint, weshalb man bei Säuglingen noch heute von Wickelkindern spricht. Unter modernen Gesichtspunkten der Babypflege ist diese historische Art der Ruhigstellung natürlich abzulehnen, weil das Kind stundenlang keinen Finger bewegen konnte. Wie dem auch sei. Ammen beherrschten damals jedenfalls die Kunst, Kleinkinder richtig zu wickeln, um spätere Haltungsschäden zu vermeiden. Wenn nämlich ein Kind schief gewickelt wurde, konnte das sehr schmerzhaft und folgenreich sein. Das Kind mit dem Bade ausschütten. Gutes zusammen mit schlechtem verwerfen. Für Eltern ist es immer wieder lustig, einem Baby beim Planschen in der Wanne zuzusehen. Welche Mutter oder welcher Vater könnte da so nachlässig oder gedankenlos sein, die Badewanne, die ja früher ein Badezuber war, auszuschütten, obwohl noch ihr Kind darin sitzt? Der Vorgang hat also etwas Irreales. Und tatsächlich ist diese Redewendung mehr als viele andere ein Gleichnis. Sie geht auf Martin Luther zurück, der in einer Lehrschrift einen solchen Unglücksfall konstruierte. Er wollte damit deutlich machen, dass es Leute gibt, die übereilt handeln und bei einer im Prinzip positiven Handlung, nämlich indem sie das schmutzige Badewasser entsorgen, negative Begleitumstände in Kauf nehmen. Also keine Sorge um die Babys im Mittelalter. Dumm wie Bohnenstroh, von sehr niedriger Intelligenz. Es gibt Dinge, die nur in Mengen einen Wert haben. Die Bohne ist so ein Ding. Eine einzige von ihnen ist nutzlos. Weswegen man auch etwas völlig Wertloses mit dem Urteil »nicht die Bohne« abqualifiziert. Die Redewendung hat sich erst im 19. Jahrhundert mit dem Adjektiv »dumm« verbunden. Vorher sagte man »grob wie Bohnenstroh«, denn arme Leute schliefen nicht wie die anderen auf Strohsäcken, sondern auf einem Geflecht aus Saubohnenranken. Da die soziale Unterschicht wegen der äußerst geringen Aufstiegschancen auch als dumm galt, übertrug man das Bohnenstroh als Symbol für Armut auch auf den Inhalt des Kopfes. So ein Mensch hatte also Bohnenstroh im Kopf. Heute benutzt man modernere Metaphern, um geistige Tiefflieger zu charakterisieren. Wenn Dummheit quietschen würde, müsstest du den ganzen Tag mit einem Ölkännchen rumlaufen. Da liegt der Hund begraben. Das ist die Ursache. Für viele Menschen ist ihr Hund der treueste Freund. Manche Tierfreunde bestatten ihn nach seinem Ableben in einem Grab, das ihrem eigenen durchaus ähnelt. So gibt es bei einem walisischen Schloss eine Insel, auf der der Schlossherr allen seinen Haustieren eine würdige letzte Bleibe gönnt. Bei dieser Redewendung geht es aber nicht um die letzte Ruhestätte eines treuen Vierbeiners. Vielmehr ist ein beliebtes Motiv der Volkssage der vergrabene Schatz, der oft von einem Wächter gehütet wird, manchmal von einem Gespenst, manchmal vom Teufel. Oft wacht auch ein Hund, meist ein Schwarzer. Kein Wunder, der Hund ist nun mal zum Bewachen da. In einigen Fällen wird der tierische Schatzwächter auch mit dem Schatz gleichgesetzt, so dass die Redensart wohl gar keinen Hund meint, sondern einen Schatz. Manchmal geht es auch nicht um diesen, sondern um das Geheimnis, das sich um einen vergrabenen Schatz rankt. Da versteht man die Bedeutung der Redewendung, die ja die Ursache, den Grund eines Übels meint.